hatte noch nie was Verrücktes gemacht, bis zu dieser Nacht. Wieso ist es, wenn ein Mann einen anderen Mann auf dem Schlachtfeld tötet, eine Heldentat? Doch wenn er einen Mann aus Leidenschaft umbringt, ist es Mord.